Kein Weg zurück. Kein Weg zurück. Luigi lacht, alte verklaut. Jeden Tag, jede Nacht. Kein Cent mehr, kein Ticket nach Haus. Ella ruft, doch wir kommen nicht raus. Barbiturate im Wasser, im Brot. Keiner hört uns, keiner sieht rot. Spatzenpolizei, sie hat mega Angst. Dachboden leer, nur noch Angst ist hier. Gift im Tabak, Gift im Tee, selbst die Luft gehört nicht mehr mir. Schau zu, macht einfach mit, alles legal, doch es stimmt nicht. Kein Weg zurück, kein Weg nach vorn. Deutschland lacht, wir sind verloren, geraubt, vergiftet, betrogen. Jeder Schluck ein neuer Fall. Ihr spinnt, ruft die Nachbarschaft. Doch wer von euch hat je kämpft? US Air Force Pillen vergiftet hier. Kein Arzt hilft, keiner fragt nach mir. Sucht die Arbeit, doch wer stellt uns ein? Mit leeren Händen und einem Traum von L.A. Sicherheitskräfte gucken zu, RTL dreht, doch es kommt nie zur Ruhe. Unterhaltung schreit der Bildschirm, unser Leben, ihr täglicher Film. Spatzen können schwer ins Dachgeschoss, alte verlacht, das ist nur Dreck. Polizei kommt, doch nur für Show. Alles gut hier, doch wir wissen nein. Kein Weg zurück.